Morning, good morning and good morning. Guten Morgen und guten Morgen. I said to you yesterday. Ich habe dir gestern gesagt. That today we will talk about why Paul chose to stay in Ephesus until Pentecost. Dass wir heute darüber sprechen werden, warum Paulus sich entschieden hat, bis Pfingsten in Ephesus zu bleiben. So let's find out that incredible mystery. Decken wir das Geheimnis auf. Let's uncover it. Lass es uns enthüllen. Look, he says, regardless, I will remain in Ephesus until the Feast of Pentecost. Er sagt, auf jeden Fall werde ich bis zum Pfingstfest in Ephesus bleiben. And then he says this. Dann sagt er Folgendes. There is an amazing door of opportunity standing wide open for me to minister here. Es gibt eine wunderbare Tür von Gelegenheiten, die mir weit offen steht, um hier zu dienen. So the reason why I chose to stay, because he figured there is a great door of opportunity from the Lord. Er beschloss zu bleiben, weil er es als eine große Gelegenheit vom Herrn erkannte. Shouldn't we Christians take every great door of opportunity from the Lord too? Sollten wir Christen nicht auch jede große Gelegenheit nutzen, die uns der Herr bietet? It's very interesting. Es ist sehr interessant. So many people I met, they asked me to pray for them for open doors. So viele Menschen, die ich getroffen habe, baten mich, um offene Türen für sie zu beten. I don't think Christians need to pray for open doors. Ich denke nicht, dass Christen für offene Türen beten müssen. I believe if we live a life surrendered to Jesus. Ich glaube, wenn wir ein Leben in der Hingabe an Jesus leben. Having decided to always serve him every place we go. Und uns entschieden haben, ihm an jedem Ort immer zu dienen. Giving our bodies as living sacrifice to him. Und ihm unseren Körper als lebendiges Opfer geben. There will always be open doors of opportunity to share the love of God. Dann wird es immer offene Türen der Möglichkeiten geben, die Liebe Gottes zu teilen. They might not be the one that you want. Sie sind vielleicht nicht die, die du dir wünschst. I want God to open a door for me to move to America. Ich möchte, dass Gott mir eine Tür öffnet, damit ich nach Amerika ziehen kann. Well, God might open a door before you to prophesy at the supermarket. Nun, Gott könnte dir eine Tür öffnen, um im Supermarkt zu prophezeien. We need wisdom, which are the open doors from the Lord. Wir brauchen Weisheit, welche die Türen sind, die der Herr uns öffnet. How do we know that? Wie wissen wir das? We know it from right this verse in verse 9. Wir wissen es direkt aus diesem Vers, Vers 9. Look what Paul says. Schau, was Paulus sagt. There is an amazing door of opportunity standing wide open for me to minister here. Es gibt eine wunderbare Tür von Gelegenheiten, die mir weit offen steht, um hier zu dienen. Even though there are many who oppose and stand against me. Auch wenn es viele gibt, die sich mir widersetzen und sich gegen mich stellen. Isn't that interesting? Ist das nicht interessant? Paul did not judge whether the door is a door from the Lord or not by how well things ran. Paulus beurteilt nicht danach, wie gut die Dinge liefen, ob die Tür eine Tür des Herrn ist oder nicht. Many people opposed him and stood against him, and yet he remained. Viele Menschen lehnten ihn ab und stellten sich gegen ihn, und doch blieb er. How? Wie das? When Jesus himself said, if they don't receive you, just go to the next place. Weil Jesus selbst sagte, wenn sie dich nicht aufnehmen, geh einfach zum nächsten Ort. Paul was persecuted and rejected at some places and he simply shook off the dust and he left. Paulus wurde an einigen Orten verfolgt und abgelehnt und er schüttelte einfach den Staub ab und ging weiter. Here he had opposition and he did not leave, he remained. Hier wurde er angefeindet und er ging nicht weg, er blieb. There is a very vital lesson to learn for every Christian. Das ist eine sehr wichtige Lektion, die jeder Christ lernen muss. Many Christians have this wrong idea. Viele Christen haben die falsche Vorstellung. If the door is from the Lord, dass wenn die Tür vom Herrn ist, that means everything goes so smoothly and everything perfectly and there is no opposition. Alles so glatt läuft und alles perfekt ist und es keine Widerstände gibt. Could this be? Kann das sein? Yes. Ja. Does it have to be? Muss es so sein? No. Nein. Right here we see that that's not what is a sign to know that the open door is from the Lord. Genau hier sehen wir, dass das kein Zeichen dafür sein muss, dass die offene Tür vom Herrn kommt. So we have to learn to walk sensitive to the Holy Spirit. Wir müssen lernen, sensibel im Heiligen Geist zu gehen. We have to learn to ask the Lord the right questions. Wir müssen lernen, dem Herrn die richtigen Fragen zu stellen. We have to learn to live in such a way close to the Holy Spirit that we can discern which is a door from Him and which is not a door from Him. Wir müssen lernen, ganz nahe am Heiligen Geist zu leben, so dass wir erkennen können, welche Tür von ihm ist und welche nicht von ihm ist. I guarantee you. Ich garantiere dir. Many Christians today would have missed that door of opportunity. Dass viele Christen heute diese Tür der Gelegenheiten verpasst hätten. Because they would have judged by the circumstances whether this was a divine opportunity or not. Wenn sie anhand der Umstände beurteilt hätten, ob es sich um eine göttliche Gelegenheit handelt oder nicht. In Christian life we like rules, don't we? Im christlichen Leben mögen wir Regeln, nicht wahr? So many Christians complain about law and law and law. So viele Christen beklagen sich über Gesetz und Gesetz und Gesetz. The church puts this law on me and that law and the other law. Die Gemeinde legt mir dieses Gesetz auf und jenes Gesetz und das andere Gesetz. And we complain. Und wir beschweren uns. But when all of the laws are removed, we also complain. Aber wenn alle Gesetze abgeschafft werden, beschweren wir uns auch. We want somebody to tell us what we need to do. Wir wollen, dass uns jemand sagt, was wir zu tun haben. We want somebody to let us know where to go and which door to take. Wir wollen, dass uns jemand sagt, wohin wir gehen und welche Tür wir nehmen sollen. My dear friend, we all have to learn to live close to Jesus and the Holy Spirit. Mein lieber Freund, wir alle müssen lernen, ganz nah an Jesus und dem Heiligen Geist zu leben. If we do not do that, we will misinterpret our circumstances so many times. Wenn wir das nicht tun, werden wir unsere Umstände so oft falsch interpretieren. See, Paul did not misinterpret his circumstances because he had learned something very important. Paulus hat seine Umstände nicht falsch gedeutet, weil er etwas sehr Wichtiges gelernt hatte. Opposition does not necessarily mean that I'm out of the will of God. Widerstand bedeutet nicht unbedingt, dass ich nicht im Willen Gottes bin. It could be. Es könnte so sein. But it does not necessarily mean that. Muss es aber nicht. So how do you know if it's out of the will of God or if it's in the will of God? Woher weißt du dann, ob es nicht im Willen Gottes ist oder ob es im Willen Gottes ist? Well, isn't Christianity all about a relationship? Nun geht es im Christentum nicht vor allem um eine Beziehung. You have to walk close to Jesus and he will reveal it to you. Du musst Jesus ganz nahe sein und er wird es dir offenbaren. Only as you learn to live in intimacy, you will learn to interpret your circumstances right. Nur wenn du lernst, in Intimität zu leben, wirst du lernen, deine Umstände richtig zu deuten. Paul knew he had to stay, even though there was a lot of opposition. Paulus wusste, dass er bleiben musste, auch wenn es viel Widerstand gab. Because he knew these were divine opportunities. Denn er wusste, dass dies göttliche Gelegenheiten waren. How are you living your life? Wie lebst du dein Leben? Are you living it intimately with Jesus, who will help you understand your daily circumstances? Lebst du intim, innig vertraut mit Jesus, der dir helfen wird, deine täglichen Umstände zu verstehen? I hope you do. Ich hoffe, ja. See you tomorrow. Bis morgen.